nochmal der klammheimliche Stolz des Westens, der westlichen Allianz, die Sowjets zu Tode zu rüsten. Das war in der Reagan-Ära zumindest durchaus ein Teil der Strategie. Und das ist ja irgendwie passiert. Aber stellen wir uns doch mal vor, der Gorbatschow sei ein hervorragender Schachspieler. Er weiß, was er für Probleme hat. Und im Grunde läuft ja alles für ihn wie am Schnürchen. Wir geben ihm Luft zum Atmen. Es ist sogar von wirtschaftlicher Kooperation die Rede gewesen hier auf dem NATO-Gipfel. Es soll ihm zwar nichts geschenkt werden, aber man zeigt sich bereit. Und die Amerikaner, zu allem Überfluss, verabschieden sich aus Europa. Jedenfalls mit einem Teil ihrer Truppen, das ist angekündigt. Schaffen wir uns da nicht das eigene Grab? Erstens, es hat nie eine westliche Strategie gegeben, die Russen zu Tode zu rüsten. Es hat gewisse Sprecher der Reagan-Administration gegeben. Aber im Grunde haben die Russen sich selbst in den Bankrott gerüstet. Ebenso wie die Amerikaner sich in ihre eigenen gegenwärtigen wirtschaftlichen Schwierigkeiten gerüstet haben. Und dieser Umstand, dass beiden das Wasser, den einen bis zum Mund und dem anderen vielleicht bis zum Hals Wirbel steht, hat sicherlich dazu beigetragen, dass die Bereitschaft zu schnellen Ergebnissen bei den konventionellen Verhandlungen gewachsen ist. Schaufen wir uns selbst ein Grab? Nein. Erstens, wir leben in einer Zeit, Gott sei Dank, vielleicht der ersten in 40 Jahren, in denen die militärische Sicherheit nicht mehr die oberste dominierende Erwägung ist. Das heißt, wir können uns Fehler leisten, wir können uns auch Risiken leisten. Zweitens, die wichtige Veränderung ist ja gerade auch in der Sowjetunion, dass für die Sowjets heute eine andere Sicherheitsdefinition gilt. Nämlich, unsere eigene Sicherheit kann nicht auf Kosten der Unsicherheit anderer aufgebaut werden. Das erlaubt es natürlich auch im wirtschaftlichen Bereich, eine andere Art der Zusammenarbeit zu erwägen. Und das erlaubt es auch zu sagen, wir gehen davon aus, dass es gemeinsame Positionen in der Abrüstung gibt. Es ist ja überraschend, wie schnell das läuft. Ich glaube auch, dass es verschiedene Motive dazu beitragen. Sicherlich auch eine, Herr General Altenburg. Auch die sowjetischen Militärs haben das Gefühl, dass ihr gegenwärtiger Militärapparat nicht in dem Maße effizient mehr sein kann, weil er so umfangreich und schwerfällig ist, wie sie das eigentlich möchten. Die sowjetischen Militärs wollen ja nicht, dass die Rote Armee hinfällig wird und sich verabschieden muss. Sie wollen eine schlagkräftige, hochmoderne Rote Armee haben und um die zu erreichen, müssen sie tatsächlich schrumpfen. Aber Abzug der Truppen aus Europa, aus der Bundesrepublik, das war ja vor ein paar Tagen praktisch noch eine Drohgebärde der Amerikaner gegen die Bundesregierung, um Druck zu machen. Und jetzt plötzlich, als Ergebnis dieses Gipfels, werden Truppenabzüge in Aussicht gestellt, und zwar als Angebot an den Osten. Da verkehren sich ja die Dinge auf sehr merkwürdige Weise. Ich sehe darin keine Drohgebärde der Amerikaner. Wenn ich erreichen will, dass auch die Sowjetunion ihre Streitkräfte, die sie an ganz anderer Dimension auf der anderen Seite hat, reduziert, dann muss sie auch etwas anbieten und dann kann man nicht die amerikanischen Streitkräfte hier aussparen. Also das Angebot des Präsidenten der Vereinigten Staaten, 20% seiner Streitkräfte, 20% seiner Kampftruppen und 10% seiner Streitkräfte zu reduzieren, halte ich ein Angebot, das in einer Größenordnung bewegt, die uns nicht schutzlos macht, die amerikanische Komponente deutlich weiterhin hier zeigt, die aber doch zur Folge haben kann, dass die sowjetischen Streitkräfte in einer Weise reduziert werden müssen, die wirklich dann ins Gewicht schlägt. Sie dürfen eins nicht vergessen. Ich erinnere, als Generalinspekteur bin ich oft gescholten worden, die sowjetischen Streitkräfte in ihrem Ausmaß zu übertreiben. Wenn ich höre heute, was die sowjetische Seite zugibt hinsichtlich ihrer Rüstung, hinsichtlich ihrer Zahlenordnung und besonders in der Brezhnev-Zeit, wenn die Sowjets selber sagen, zur Zeit der Brezhnev-Regierung hat sich die sowjetische militärische Macht in einer Weise hoch eskaliert, die nicht getragen werden kann, die auch nicht finanziert werden kann. Übrigens ein Punkt, der ganz deutlich macht, dass es tatsächlich bei denen auch ums Gesundschrumpfen geht. Sie können das einfach modern so nicht mehr finanzieren. Aber dann zeigt auch deutlich, wo die sich hinbewegt hatten. Das ist ihre Schuld gewesen und nicht, weil die Amerikaner sie totrüsten wollten. Sie können ein autoritäres System in den Krieg treiben, aber nicht totrüsten. Das ist eine Dummheit zu glauben, dass man das kann. Herr Bug, nochmal zu diesem Punkt mit dem Abzug der Amerikaner. Ich finde das auch sehr interessant. Ich finde auch interessant, mit welcher Gelassenheit das hier aufgegriffen wird. Auch das ist für mich ein Zeichen des Wandels. Weil die militärische Sicherheit nicht mehr so im Vordergrund steht, kann die Frage der amerikanischen Truppenpräsenz endlich auch mit größerer Gelassenheit behandelt werden. Ich glaube nicht, dass dies der letzte Schritt amerikanischer Truppenreduzierung sein wird. Da kommen noch weitere auf uns zu. Aber dies ist ein gutes Zeichen, dass dieses Bündnis dann nicht in Panik verfällt, sondern sich in Ruhe die Sache ansieht und in diesem Falle sogar eindeutig einen solchen Schritt begrüßt. Übernehmen Sie da nicht etwas leichtfertige Lippenbekenntnisse? Ich sage das jetzt mal in Anführungszeichen derer, die heute gesprochen haben, ob das nun der Generalsekretär war, Herr Wörner, oder der Bundeskanzler Kohl oder auch Präsident Bush. Sie haben ja alle mehr oder minder unisono gesagt, die Politik muss wieder Vorrang haben vor dem militärischen Denken. Aber das waren Worte. Und es ist doch sehr die Frage, ob die Amerikaner allen Ernstes so weit gehen können, ihre militärische Dominanz zurückzunehmen. Das lässt sie auch an Einfluss verlieren, zwangsläufig. Denn wirtschaftlich ist die Bundesrepublik ein Riese, das ist unbestritten. Da wird die Souveränitätsfrage plötzlich gestellt. Die nationale Frage ist wieder denkbar geworden. Das gibt Probleme in Amerika und Befürchtungen schlimmster Art. Wissen Sie, es wird immer so leicht gesagt, nun muss die Politik wieder Vorrang haben. Hat sie denn bei uns, war sie bei uns nachrangig? War die Politik unter Helmut Schmidt nachrangig? Ich glaube das nicht. Das Militärische hatte eine spezifische Bedeutung, die dadurch größer war, als es heute vielleicht sein muss, weil das Potenzial auf der anderen Seite ein ganz anderes war. Zwischen 1945 und heute hat die Brezhnev-Zeit das größte sowjetische Potenzial gehabt, das wir je erlebt haben. Und das sagen die Sowjets heute. Sie sagen, sie müssen runter. Wieso das da so hoch eskaliert worden ist, das steht auf einem anderen Blatt. Aber die militärischen Maßnahmen, die diese Allianz getroffen hat, die militärischen Maßnahmen, zu denen die Bundesrepublik sich genötigt sah, waren sicherlich eine Folge einer politischen Entscheidung. Es wurde nicht Politik gemacht nach einer militärischen Entscheidung, nur um das mal klarzustellen. Nun wird diskutiert und dies sehr offen und kontrovers. Heute Vormittag ergriff derjenige das Wort, der schon mehrfach im Mittelpunkt des Kongresses stand, Boris Jelzin, radikaler Reformpolitiker und erst durch den Verzicht eines anderen Abgeordneten in den obersten Sowjet gerückt. Hans-Peter Riese fasst seine Rede zusammen. Boris Jelzin, der Führer der Gruppe der Radikalreformer auf dem Kongress der Volksdeputierten in Moskau, hat heute in einer Grundsatzrede zum Regierungsprogramm von Präsident Michail Gorbatschow Stellung genommen. Da ihm in der Debatte wie allen anderen Rednern nur 15 Minuten zur Verfügung standen, beschränkte er sich auf die nach seiner Meinung nach kontroversesten Themen. Jelzin machte zwei herausragende Vorschläge. Er forderte ein Gesetz über die Rolle der kommunistischen Partei im politischen System der UdSSR, das deren Funktionen, Rechte und Pflichten genau beschreiben und definieren solle. Zweitens forderte Jelzin angesichts der Machtkonzentration in einer Hand, nämlich des Präsidenten Gorbatschow, ein Referendum des gesamten Volkes über die Besetzung dieses Amtes. Es bestehe die Gefahr, so Jelzin, dass wegen der mangelnden Erfahrung in der Sowjetunion mit einem solchen Amt eine neue Diktatur drohe. Jelzin griff vor allem den Staats- und Parteiapparat an. Die Machtfrage sei durch den Kongress bisher nicht gelöst worden. In der Sowjetunion habe sich der Apparat und damit die Anti-Reformkräfte konsolidiert. Es bestehe nach der Wahl des obersten Sowjets die Gefahr, dass sich durch die Mehrheit von Funktionären in diesem Parlament sogar ein neuer Machtapparat herausbilde. Jelzin sprach sich für die Abschaffung jeglicher Privilegien, vor allem aber der sogenannten Nomenklatura aus. Dieser Begriff für die hohen Parteifunktionäre müsse generell abgeschafft werden. Der ehemalige Moskauer Parteichef rechtfertigte seine Anmerkungen über Parteiangelegenheiten vor dem Volkskongress ausdrücklich damit, dass die Reformpolitik in der Sowjetunion ohne die kommunistische Partei nicht fortgeführt werden könne. Indessen, so kritisierte Jelzin, bleibe die Demokratisierung innerhalb der Partei hinter derjenigen im politischen System der UdSSR zurück. Jelzin, der auch Mitglied des Zentralkomitees der KPDSU ist, forderte einen Sonderparteitag, um die Führungsgremien der Partei gänzlich neu wählen zu können. Zu den Gesetzesvorschlägen, die Jelzin machte, gehört sowohl eine neue Verfassung, zu deren Ausarbeitung der Kongress eine Kommission einsetzen müsse, wie auch ein Pressegesetz, das die Zeitungen unabhängig von der Partei machen soll. Ausführlich widmete sich Jelzin der Wirtschaftsreform. Die Vorschläge und Versprechungen der Partei seien nach 4 Jahren immer noch nicht eingehalten worden. Es wachse die soziale Ungerechtigkeit im Lande und Dutzende Millionen von Sowjetbürgern lebten unterhalb der Armutsgrenze, während eine Minderheit immer reicher werde. Jelzin forderte ein Sofortprogramm der Regierung für die Sozialpolitik. Dafür sollten neue Wirtschaftsnormen ausgearbeitet werden und der laufende Fünfjahresplan um ein Jahr verkürzt werden, damit eine Neuorientierung der Wirtschaftspolitik erfolgen könne. Jelzin ging auch auf die Vorfälle in Tbilisi ein und sagte, er sei selber in der georgischen Hauptstadt gewesen und habe sich überzeugt, dass der Einsatz der Armee gegen Demonstranten, wie er sagte, ein Verbrechen gegen das Volk gewesen sei. Die dafür Verantwortlichen im Zentrum seien immer noch nicht bekannt, aber, so Jelzin, vermutlich sitzen sie hier unter uns. Jelzins Rede war darum bemüht, nicht als Anti-Gorbatschow-Referat zu erscheinen. Der Generalsekretär könne zwar nicht aus der Verantwortung ausgenommen werden, sagte Jelzin, aber er forderte gleichzeitig ein ehrliches Referendum über dessen Person. Walter Momper zu den Unstimmigkeiten zwischen Bonn und Berlin. Ungarn bleibt in der östlichen Welt in der Spitzengruppe, was das Bemühen um Demokratisierung betrifft. Aber auch in Ungarn tut man sich schwer mit jenen Reformern, die deutlicher als andere aussprechen, wie Veränderungen herbeizuführen sind. Und so musste sich jetzt der führende Reformpolitiker Ungarns, Staatsminister Imre Poschgay, scharfe Kritik von Parteichef Gross gefallen lassen. Gábor Kiszely sagt, warum. Generalsekretär Károly Gross hat gestern Abend in einem Fernsehinterview seine Entschlossenheit erkennen lassen, auch offen auf eine Auseinandersetzung mit den Reformen einzugehen. Zum Anlass dienen ihm die Äußerungen von Politbüromitglied und Staatsminister Imre Poschgay, der neulich vor seiner Abreise in die Bundesrepublik ein Interview dem Münchner Sender Freies Europa gab. Der Reformpolitiker hob da nachdrücklich hervor, dass der Stalinismus nunmehr endgültig gescheitert und unreformierbar geworden sei. Das System stalinistischer Prägung müsste samt seiner Ideologie, die allerdings nichts mit dem Marxismus zu tun habe, abgelöst werden. Die Kommunistische Partei der Zukunft könnte nur dann effektiv wirken, wenn sie sich anstatt auf abstrakte Erfahrungen aufs Gedankengut des europäischen Sozialismus stützte. Diesbezüglich wies der Staatsminister auf die Traditionen und Gedankenweisen der westeuropäischen sozialdemokratischen Parteien hin, die auch von Ungarns KP studiert werden sollten. Zur Frage, ob die von ihm angestrebte Erneuerung auch mit Parteichef Gross, der sich bekanntlich nicht zu den Reformen zählen lasse, möglich sei, antwortete Poschgay, dass heutzutage in der Atmosphäre der Offenheit jeder frei kritisiert werden könne. Ein Parteitag müsste allerdings die Möglichkeit haben, die Führung neu zu wählen. Genau dafür hat sich das Zentralkomitee Anfang dieser Woche entschieden. Der Parteikongress, der gegen den Willen von Generalsekretär Károly Gross für den Herbst zusammengerufen wird, soll aus Delegierten bestehen, die von unten direkt von der Basis gewählt werden. Im gestern Abend ausgestrahlten Interview des Fernsehens hat Károly Gross gleich eingangs zu den vergangenen 40 Jahren und somit auch zum Stalinismus bekannt. Obwohl er zugibt, dass da auch schwerwiegende Fehler vorgekommen seien, hält er die Idee selbst für unverändert richtig. Dabei widerspricht er sich selbst auch sofort, indem er das stalinistische Modell genauso für gescheitert erklärt wie Poschgay. Des Weiteren geht er aber nach einer eigenartigen Taktik vor. Als hätte sich der Staatsminister zur westeuropäischen Sozialdemokratie bekannt, lehnt Gross jedwede Nachahmung anderer Modelle ab und erklärt, dass Poschgay nicht befugt sei, alleine über das künftige Profil der Partei zu entscheiden. Diesbezüglich wehrt er sich zum ersten Mal öffentlich dagegen, als ein Reformer bezeichnet zu werden. Er gehöre aber auch nicht zu den Konservativen, die Bezeichnung Zentrist könne er bejahen. Ein Zentrist zu sein heißt für ihn, nur auf den Gebieten Veränderungen durchführen zu wollen, die dafür reif seien. Der Parteichef nutzt auch die Gelegenheit, seinen Standpunkt in der Frage Imre Neutz, des Ministerpräsidenten der Revolutionsregierung von 1956, noch einmal deutlich hervorzustreichen. Im Gegensatz zur Position des Zentralkomitees, das neulich die Aufstellung eines Sonderausschusses zur Annullierung der politischen Beschuldigungen gegen Neutz und seine Genossen angeordnet hat, ist Gross der Meinung, dass der 1958 in einem rechtswidrigen Schauprozess hingerichtete Politiker noch in einem zusätzlichen Parteiverfahren rehabilitiert werden müsse. Und zwar unabhängig davon, dass der juristische Freispruch des Märtyrers durch das oberste Gericht bald erfolgen wird. Die KSZE-Menschenrechtskonferenz, die seit gestern in Paris tagt, verdeutlichte heute einmal mehr, wie unterschiedlich die Staaten Osteuropas doch mit Kritik umgehen. Beispiel Ungarn und Rumänien. Ein Beitrag von Hans Woller. Die deutlich verschiedenen Töne, die aus verschiedenen Ländern der Warschauer Paktstaaten zum Thema Menschenrechte zu hören sind, dies ist bisher sicherlich eines der bemerkenswerten Phänomene auf dieser Pariser KSZE-Konferenz über die menschliche Dimension. Da sind die Sowjetunion, Polen und Ungarn, die namentlich oder nicht namentlich genannt, von westlichen Delegationen angesichts der gesellschaftlichen und politischen Wandlungen in ihren Ländern reichlich mit Lob bedacht werden und ihrerseits hier in Paris äußerst selbstbewusst auftreten. So etwa gestern Edward Shevardnadze, heute Vormittag dann Ungarns Außenminister Gyula Horn. Er ging als einziger Vertreter des Ostens sogar so weit zu sagen, Ungarn sei für jede Kritik von außen offen, betrachte eine solche Kritik auch nicht als Einmischung in innere Angelegenheiten und überhaupt sei dieses Konzept der Nichteinmischung anachronistisch. Damit würden sich die Länder, die darauf pochten, nur noch stärker von der internationalen Staatengemeinschaft abkapseln. Dies ging eindeutig an die Adresse Rumäniens, der DDR, der Tschechoslowakei und Bulgariens, deren Vertreter hier stets insistiert haben, der beschlossene KSZE-Kontrollmechanismus über die Umsetzung der Wiener Vereinbarungen in Sachen Menschenrechte dürfe die Souveränität der einzelnen Staaten nicht verletzen. So sagte etwa der rumänische Delegationsleiter vor einer knappen Stunde, die Konferenz müsse anerkennen, dass Menschenrechte nur im jeweils spezifischen nationalen Rahmen zu verwirklichen seien. Um dann sehr vehement hinzuzufügen, Rumäniens Innen- und Außenpolitik wird in Bukarest gemacht und nicht hier in Paris oder in irgendeiner anderen Hauptstadt. Kritiken, die hier durchgehend am Verhalten Rumäniens gegenüber Minderheiten oder zur Umsiedlungspolitik geübt wurden, wies der Delegationschef aus Bukarest mit der Bemerkung zurück, diese Herren Politiker würden nur einige individuelle Fälle ausnutzen, um Medienwirksamkeit zu erreichen. Angesichts eines solchen Verhaltens denke Rumänien nicht daran, seine Vorbehalte gegen das Wiener KSZE-Schlussdokument zurückzuziehen. Für seine Regierung jedenfalls stehe das Recht auf Arbeit, auf Bildung und auf Wohnung an erster Stelle der Menschenrechte. Reichlich makaber angesichts der rumänischen Umsiedlungspolitik klang dann der Satz, mein Land hat im Wohnungsbau große Anstrengungen unternommen, sodass heute 80% der Bevölkerung in Neubauten wohnen. Kurz vor dem rumänischen Redebeitrag hatte der türkische Außenminister mit den bisherigen Konferenzgepflogenheiten gebrochen, sich nicht lange bei allgemeinen Erörterungen aufgehalten und sein gesamtes Statement einem konkreten Fall von Menschenrechtsverletzungen gewidmet, der Unterdrückung der türkischen Minderheit in Bulgarien. Die bulgarische Delegation wird noch heute Abend von ihrem Recht auf Antwort Gebrauch machen. In Moskau ging auch heute die Übung in Sachen Demokratie weiter. Vor dem Volksdeputiertenkongress musste sich Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow scharfe Angriffe des doch noch überraschend in den obersten Sowjet gewählten Reformers Boris Jelzin anhören. Einzelheiten von Johannes Grotzki. Boris Jelzin wurde mit seiner Rede vor dem Volkskongress nicht zum großen Gegenspieler von Gorbatschow. Dennoch formulierte er indirekt ein Misstrauensvotum, in dem er zur Debatte stellte, der Staatspräsident, also Gorbatschow, müsse sich einmal jährlich einem Referendum unterwerfen. Der Grund, die ausgeweiteten Machtbefugnisse des Präsidenten könnten sonst zu diktatorischen Zwecken missbraucht werden. Ferner forderte Jelzin ein Gesetz über die Partei, das den genauen Rahmen für deren Kompetenzen festlegt. Gleichzeitig sollen die Massenmedien aus der Kontrolle der Partei entlassen werden. Jelzin bedauerte, dass in 4 Jahren Perestroika keine Versprechen erfüllt wurden und die Leute schlechter leben als zuvor. Deshalb rief er den Kongress auf, sofort, wenigstens in einem Einzelbereich, ein Gesetz zu verabschieden, mit dem die soziale Lage der Sowjetbürger verbessert werde. Denn 40 Millionen Menschen leben nach seinen Angaben unter der Armutsgrenze. Die Kluft zwischen Arm und Reich will Jelzin überwinden, indem auch die Privilegien der herrschenden Schicht, der Nomenklatura, abgeschafft werden. Deren spezielles Gesundheitswesen, im Volksmund die 4. Abteilung genannt, solle für Mütter und Kinder benutzt werden, um die übermäßig hohe Kindersterblichkeit in der Sowjetunion zu senken. Heftige Kritik musste sich von einem anderen Abgeordneten, der Staatssicherheitsdienst KGB, gefallen lassen. Das Komitee für Staatssicherheit steht über dem Staat und ist eine Gefahr für die Demokratie, klagte der Deputierte. Unter Anspielung auf die Wirtschaftskrise in der Sowjetunion meinte er dann, in zivilisierten Ländern tritt die ganze Regierung bei so etwas zurück. Künftig müsse auch ein Verfahren zur Amtsenthebung des Staatschefs eingerichtet werden. Vertreter kleinerer Republiken sprachen sich für mehr wirtschaftliche Freiheiten aus. Der Ministerpräsident von Estland brachte als Antrag ein, dass seine Republik bereits mit Beginn des kommenden Jahres aus dem laufenden 5-Jahr-Plan ausscheiden darf, um eine souveräne Wirtschaftsstruktur aufzubauen. In einer erschütternden Bestandsaufnahme erklärte der Parteichef von Armenien, dass nach dem grauenvollen Erdbeben und nach der Flucht von 210.000 Armeniern aus Aserbaidschan nun ein Drittel der Republiksbevölkerung obdachlos sei. Er schlug vor, Armenien in eine Freihandelszone zu verwandeln, um mit Hilfe von ausländischem Kapital und direkten Handelsbeziehungen, vor allem zu den Auslandsarmeniern, die Notlage in der Kaukasusrepublik zu überwinden. Nicht wenige waren überrascht, als US-Präsident Bush gestern Abend in seiner Tischrede in der Godesberger Redoute ankündigte, dass Bundesbürger künftig ohne Visum in die USA reisen könnten. Noch allerdings steht nicht fest, wann genau diese Reiseerleichterung Gültigkeit erlangt. Ein entsprechender Richtlinienentwurf wird im US-Justizministerium derzeit geprüft, heißt es. Was dazu zu erfahren war, fasst Joachim Lenz zusammen. Das State Department in Washington weist ausdrücklich darauf hin, dass die Aufhebung der Visumpflicht für Bundesbürger, die in die USA reisen wollen, zwar verkündet, aber noch nicht in Kraft ist. Bundesbürger sind also bis auf Weiteres gehalten, vor ihrer Reise in die USA bei der US-Botschaft in Bonn oder bei den amerikanischen Generalkonsulaten, wie bisher, ein Einreisevisum zu beantragen. Wie lange es dauert, bis die visumfreie US-Reise für Bundesbürger Wirklichkeit wird, ist nach den Angaben des State Department noch nicht ganz abzusehen, da zuvor bürokratische Hürden zu klären sind. Beispielsweise müssen Verträge mit den Fluggesellschaften neu gefasst werden, die bislang strikt gehalten sind, Personen ohne US-Visum im Pass nicht nach den USA zu befördern. Bald jedenfalls aber darf jeder Bundesbürger ohne Visum nach USA reisen, sofern er im Besitz eines gültigen Passes ist, sofern er nicht länger als 90 Tage in den USA zu bleiben gedenkt und sofern er ein gültiges Flugticket zur Rückreise in die Bundesrepublik oder zur Weiterreise in ein anderes Land vorweisen kann. In allen anderen Fällen bleibt die Visumpflicht. Was allerdings auf die bundesdeutschen USA-Reisenden künftig zukommt, ist eine gewisse psychologische Ungewissheit. Denn er muss während des Flugs ein Formular ausfüllen, in dem unter anderem jene Fragen gestellt werden, die bislang bei Beantragung des US-Einreisevisums zu beantworten waren. Darin werden Gründe genannt, die die Verweigerung der Einreisegenehmigung zur Folge haben. Der Bundesbürger wird gefragt, ob er an einer ansteckenden Krankheit, an Geisteskrankheit oder geistiger Behinderung leidet, ob er jemals wegen eines Vergehens oder Verbrechens inhaftiert oder verurteilt war, ob er jemals Mitglied war oder Mitglied ist einer subversiven oder kommunistischen Organisation, ob er in irgendeiner Weise etwas zu tun hatte mit der Verfolgung von Menschen zur Zeit des Naziregimes, ob er in den USA Arbeit sucht. Einreisen darf nicht, wer drogenabhängig ist oder im Verdacht steht, mit Drogen zu handeln, wer jemals ein US-Visum betrügerisch zu erschleichen versuchte, wer in den der Einreise vorangegangenen 5 Jahren aus den USA ausgewiesen wurde und wer in den USA kriminellen oder unmoralischen Aktivitäten nachzugehen gedenkt. Boris Jelzin wurde mit seiner Rede vor dem Volkskongress nicht zum großen Gegenspieler von Gorbatschow. Dennoch formulierte er indirekt ein Misstrauensvotum, in dem er zur Debatte stellte, der Staatspräsident, also Gorbatschow, müsse sich einmal jährlich einem Referendum unterwerfen. Der Grund, die ausgeweiteten Machtbefugnisse des Präsidenten könnten sonst zu diktatorischen Zwecken missbraucht werden. Ferner forderte Jelzin ein Gesetz über die Partei, das den genauen Rahmen für deren Kompetenzen festlegt. Gleichzeitig sollen die Massenmedien aus der Kontrolle der Partei entlassen werden. Jelzin bedauerte, dass in 4 Jahren Perestroika keine Versprechen erfüllt wurden und die Leute schlechter leben als zuvor. Deshalb rief er den Kongress auf, sofort, wenigstens in einem Einzelbereich, ein Gesetz zu verabschieden, mit dem die soziale Lage der Sowjetbürger verbessert werde. Denn 40 Millionen Menschen leben nach seinen Angaben unter der Armutsgrenze. Die Kluft zwischen Arm und Reich will Jelzin überwinden, indem auch die Privilegien der herrschenden Schicht, der Nomenklatura, abgeschafft werden. Deren spezielles Gesundheitswesen, im Volksmund die 4. Abteilung genannt, solle für Mütter und Kinder benutzt werden, um die übermäßig hohe Kindersterblichkeit in der Sowjetunion zu senken. Heftige Kritik musste sich von einem anderen Abgeordneten, der Staatssicherheitsdienst KGB, gefallen lassen. Das Komitee für Staatssicherheit steht über dem Staat und ist eine Gefahr für die Demokratie, klagte der Deputierte. Unter Anspielung auf die Wirtschaftskrise in der Sowjetunion meinte er dann, in zivilisierten Ländern tritt die ganze Regierung bei so etwas zurück. Künftig müsse auch ein Verfahren zur Amtsenthebung des Staatschefs eingerichtet werden. Vertreter kleinerer Republiken sprachen sich für mehr wirtschaftliche Freiheiten aus. Der Ministerpräsident von Estland brachte als Antrag ein, dass seine Republik bereits mit Beginn des kommenden Jahres aus dem laufenden 5-Jahr-Plan ausscheiden darf, um eine souveräne Wirtschaftsstruktur aufzubauen. In einer erschütternden Bestandsaufnahme erklärte der Parteichef von Armenien, dass nach dem grauenvollen Erdbeben und nach der Flucht von 210.000 Armeniern aus Aserbaidschan nun ein Drittel der Republiksbevölkerung obdachlos sei. Er schlug vor, Armenien in eine Freihandelszone zu verwandeln, um mit Hilfe von ausländischem Kapital und direkten Handelsbeziehungen, vor allem zu den Auslandsarmeniern, die Notlage in der Kaukasusrepublik zu überwinden. Der sowjetische Außenminister Schewardnadse hat in einer ausführlichen ersten Stellungnahme die jüngsten Abrüstungsvorschläge von US-Präsident Bush als Annäherung an die Position der UdSSR begrüßt. Bei Panzern und Schützenpanzern stimmten die Abrüstungsvorschläge von NATO und Warschauer Pakt nunmehr überein. Bei der Artillerie und bei den Kampfhubschraubern lägen sie nahe beieinander. Zugleich kritisierte Schewardnadse erneut, dass sich der Westen weigere, sofort über die taktischen Atomwaffen in Europa zu verhandeln. Der ungarische Reformpolitiker Imre Poskoy hat den Kommunismus stalinistischer Prägung als nicht reformierbar bezeichnet. Dieses System müsse abgeschafft werden, erklärte Poskoy im ZDF. Darin bestehe auch der Unterschied der ungarischen Reformen zu anderen Reformbestrebungen im Ostblock. Dem rumänischen Staatschef Ceausescu warf er eine Politik vor, die Menschenrechte mit Füßen trete und Hunderttausende zu Flüchtlingen mache. In Peking haben wieder Zehntausende von Menschen, Soldaten, sich in den Weg gestellt, die zum Platz des himmlischen Friedens vorrücken wollten. Dabei soll es nach Augenzeugenberichten zu Handgemengen und einem Unfall gekommen sein. Ein Jeep überfuhr 4 Menschen. Anders als in ersten Berichten hieß es am Abend, die Demonstranten seien verletzt, aber nicht getötet worden. Niemand kann sagen, welche Auswirkungen der erstaunliche Ablauf des Kongresses auf die Millionen Fernsehzuschauer haben mag. Intellektuelle Dissidenten wurden von der Mehrheit nie bewundert. Aber Populisten wie Boris Jelzin haben mit ihrem Kreuzzug gegen Privilegien und Korruption eine gewaltige Gefolgschaft an sich gezogen. Wird der Abscheu vor den ökonomischen Bedingungen zivilen Ungehorsam produzieren und so zu einem neu dunklen Zeitalter des Kriegsrechts führen? Dies ist leicht vorstellbar. Aber obwohl viele der Reformen Gorbatschows umkehrbar sind, die Kenntnis der eigenen Geschichte, die er dem sowjetischen Volk zurückgibt, wird ihm unmöglich wieder genommen werden können. Das war ein Zitat aus dem Londoner Blatt The Independent. Die Neue Zürcher Zeitung sieht eine gestärkte NATO vor der Krise des Kommunismus und argumentiert, die heutigen Reformbewegungen im kommunistischen Bereich bergen Ansatzpunkte und bieten Chancen, um die Dinge in Osteuropa in Richtung Freiheit und Überwindung der Teilung des Kontinents voranzubringen. Aufgabe und Kunst der amerikanischen und der gemeinsamen atlantischen Ostpolitik liegen darin, den Dialog mit den kommunistischen Regimen, auch den Rüstungskontrolldialog, als Mittel des Wandels so zu führen, dass die Konfrontation auf der Grundlage und im Maß zunehmender Freiheit durch Kooperation ersetzt wird, ohne die eigene Freiheit von ausreichender Sicherheit zu entblößen. Die reichlich naive Annahme, dass der Kalte Krieg schon definitiv vorüber sei, verbietet sich jedoch angesichts